Radio Wien bringt der Zeitenbummler. Entdeckungsreisen in die Vergangenheit. Düsteren Uhr, die mich am Grabesrand aufweckte. Verflucht seien ihr Haupt und ihre Zunge, ihre zwei Seile und ihre Räder, ihre Gewichte, schweren Kugeln, ihre Stangen und ihr Hammer, ihre Figuren, die meinen es sei Tag, und ihre ruhelosen Räder. Unhöflich ist die Uhr, gleich dem närrischen Klopfen eines beschwipsten Schusters, eine Blasphemie auf ihrem Gesicht. Eine Sendung über von Nikolaus Scholz. Es wird mit dem Summerton 18 Uhr 32 Minuten und 20 Sekunden. Erstes Kapitel: Der Himmel als Ziffernblatt oder als die Zeit noch Zeit haben durfte. Das große Rad einer Uhr, welche die Planeten, die Zeichen, die Stunden und die Gezeiten anzeigt, jedes zu seiner Zeit, und welches ein größtes Wunder zu sein scheint, welche beweist, dass er der Zeit unterworfen ist, ja, dass er geradezu das Instrument der Zeit ist. Angesichts dessen nun, dass er ein Instrument ist, muss es einen Arbeiter geben, der ihn verwendet, einen Uhrenwärter, der ihn reguliert. Einen Geist, der seine Bewegungen zuallererst erzeugt hat. Denn jedes Instrument, wie beweglich es auch sein mag, ist nichts als ein totes Ding, insofern es lediglich ein Instrument ist, wenn es nicht Leben und Bewegung von etwas anderem als ihm selbst hat. O Mensch, der gleiche Werkmeister, der die Uhr des Herzens für einige Dutzend Jahre geschaffen hat, hat auch diese gewaltige Maschine der Himmel für so manche Jahrtausende geschaffen. Groß sind seine Bahnen und klein sind die deinen. Und doch, wenn du sie gründlich erforscht hast, laufen sie beide auf eines hinaus. Die Ägypter hatten dann schon die Idee, einen Schatten über eine Skala wandern zu lassen, und dann war die Sonnenuhr geboren, wie sie heute noch als Verzierung verwendet wird. Man hat also sogar dann schon so raffiniert, man hat also aus der Länge des Schattens oder aus verschiedenen anderen Kriterien auf den Erddurchmesser geschlossen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist typisch, dass gerade die Ägypter da drauf gekommen sind, weil das war eine der ersten frühen hochorganisierten Kulturen. Solange man als Jäger und Sammler für sich selber lebt, dann braucht man ja keine genau gehende Uhr. Nur wenn man in einen Arbeitslauf Arbeitsablauf eingebunden ist, dann muss man sich nach anderen richten, braucht man eine Zeitmessung. Und so hat also eine der ersten frühen hochorganisierten Kulturen, nämlich die der Ägypter, bereits eine Zeitmessung gebraucht. Josef Braunbeck vom Technischen Museum. Von den Ägyptern haben es dann die Griechen und Römer übernommen. Und da ist wieder etwas passiert, und zwar da ist das Wissen darüber verloren gegangen, dass eine Sonnenuhr nur immer für eine bestimmte geografische Breite stimmt. Das war insofern ganz lustig. Die Römer haben im Süden Griechenlands eine Sonnenuhr erbeutet und nach Rom geschafft, wieder dort aufgebaut und sind erst nach ein paar Jahrhunderten draufgekommen, dass die falsch geht. Es hat da auch nicht so viel gemacht, weil damals hatte man in den Haushalten Wasseruhren, die sogenannte Klepsidra, zu Deutsch der Wasserdieb, also ein Gefäß, aus dem einfach Wasser ausläuft und dessen Rand entsprechend in Zeiteinheiten kalibriert ist. Und um diese Wasseruhren jetzt nachzustellen, hat man einen Sklaven zur öffentlichen Sonnenuhr gestellt. Und wann der einen anderen getroffen hat und wann die eine Viertelstunde datscht haben, dann hat der Herr halt eine Viertelstunde später gehabt. Im klassischen Rom wurden Wasseruhren von großer Vielfalt und technischer Raffinesse gebaut. Gelegentlich nahmen sie sogar die Form von wasserbetriebenen Monumentaluhren an, die mit zahlreichen Anzeigen und Automatendarbietungen versehen, zur Belustigung der Stadtbewohner deutlich sichtbar in öffentlichen Gebäuden aufgestellt wurden. Das Gemeinsame aller Wasseruhren bestand in einem Behälter, dessen Wasserspiegel sich allmählich veränderte. Diese Veränderung diente nicht nur als Zeitgeber, sondern auch als Antriebskraft, die die Grundlage der hochentwickelten Automatentechnik des Altertums bildete. Ein wesentlicher Beweggrund, die Zeit zu messen, war auch das geregelte Leben in den Klöstern. Es gab bestimmte Gebetsstunden, und zwar wurden die Stunden anders gezählt. Die neunte Stunde war mittags, das war die Hora Nona auf Lateinisch. Und wenn man die Filmfreunde werden das jetzt im Ohr klingeln hören, das ist High Noon. Es wäre vielleicht noch ganz interessant zu sagen, dass eigentlich der hohe Wert des Zeitbegriffs in unserer Kultur nicht von ungefähr aus den Klöstern kommt. Der Zeitbegriff hängt sehr innig mit dem christlichen beziehungsweise auch mit dem jüdischen und islamischen Kulturkreis zustande. Das sind Religionen, die haben eine Erschaffung der Welt und ein Ende der Welt. Und dazwischen verläuft die Zeit. Wenn man in andere Kulturen schaut, bei den zyklischen Religionen, die eine Wiedergeburt lehren, hat die Zeit eigentlich einen wesentlich geringeren Stellenwert. Es wird mit dem Summerton 18 Uhr 38 Minuten und 30 Sekunden. Englischer Kleriker beschrieb Ende des 13. Jahrhunderts den aktuellen Stand des Uhrenbaus. Für ihn bestand kein Zweifel mehr, dass die Uhr der Zukunft mechanisch von einem Gewicht getrieben sein würde. Aber ein Problem blieb offen. Es fehlte an einer Vorrichtung, um die sich beschleunigende Bewegung eines fallenden Gewichts zu bremsen und in eine stetige Bewegung von absolut konstanter Geschwindigkeit zu verwandeln. Thank you. Während die Herrschaft der Uhr sich ausweitete, bekam der Begriff der Stunde eine neue Bedeutung. Traditionell war das Leben nach den Zyklen der Erde, der Sonne und des Mondes geordnet worden, und die Sonnenuhr war das Hauptinstrument der Zeitmessung gewesen. Tag und Nacht waren unabhängige Größen, jeweils in temporale Stunden eingeteilt, deren Länge sich mit der Jahreszeit und der geografischen Breite änderte. Im Mittelalter waren die Stundenlängen verschieden, ne? Der Tag. Im Sommer hat man mehr Tag gehabt, mehr Tagesstunden und weniger Nachtstunden. Und da war zum Beispiel die Kirche sehr stark einflussgebend auf die Zeit, weil durch die kanonischen Gebete wurden auch diese eingeläutet und nach dem haben sich die Menschen gerichtet. Und dann erst später faktisch, wie das Handwerk überhand genommen hat, wie die Kaufleute überregional gearbeitet haben, war mehr oder weniger dann die exakte Zeitmessung das Wichtige. Oder wie man dann eben auch zur Berechnung der Arbeitszeit. Und so ist dann faktisch die Zeiteinteilung gekommen, wie wir sie heute haben. Karl Hofer und Sohn, Uhrmachermeister. Man hat die Zahl 12 genommen, weil es eben die Zahl ist, die am meisten durch verschiedene teilbar ist. Man kann es durch 1, durch 2, durch 3, durch 4 teilen und daher ist dieses 12-Stunden-System entstanden. Es wird mit dem Summerton 18 Uhr 43 Minuten und 0 Sekunden. Die Räderuhr wusste also nichts von den kosmischen Rhythmen und fasste den Tag und die Nacht zu einer gleichförmigen Periode von 24 Stunden zusammen. Die Technologie dieser Räderwerke hat lustigerweise nur einen zweiten Zweck gedient, nämlich dem Wenden vom Braten. Es war praktisch ganz genau die Technik, nur in einem Fall wurde ein Zeiger angetrieben, im anderen Fall mit etwas anderer Drehzahl der Bratspieß. Darum hatten die Uhrmacher noch zu Beginn unseres Jahrhunderts einen Spottnamen für eine schlechte Uhr, die nannten sie einen Brater. Den, der erstmals hat ersonnen das dumme Ding, das Stundenglas und auch die Uhr. Der rinnende Sand und die Räder machen mir mit ihren langsamen Schlägen nur zu bewusst, was du bisher gezögert hast. O, wie verfluche ich den, der mit diesen Uhren an den Wänden anfing, deren Zeiger mit dem schneckenhaften Gang, obwohl er geht, mir doch zu stehen scheint. Als hätte er bei Adam schon begonnen und sich die ganze Zeit herumgedrückt. Und wenn er auf den Anfangspunkt zurückkehrt, wird schon das jüngste Gericht begonnen haben. Das Ärgerlichste an den Uhren war, dass sie offensichtlich dazu neigten, dann am schnellsten zu gehen, wenn die Zeit am kostbarsten war. Und dass sie taktlos darauf beharrten, die Stunde zu verkünden, wenn dieser Dienst unwillkommen war. Bei Robert Greene heißt es zum Beispiel, die Uhr des Wucherers ist die schnellste Uhr in der ganzen Stadt. Sie ist, mein Herr, wie die Zunge einer Frau. Sie geht immer der Zeit eine halbe Stunde voraus. Wenn es einem langweilig ist, ist eine Stunde wie zwölfe. Und wenn es einem kurzweilig ist, ist einem eine halbe Stunde wie 10 Minuten. Wie immer man die Beispiele vermehren will. Also es gibt bestimmt ein subjektives Zeitempfinden von höchster Unschärfe. Burkhard Schmidt, Philosoph. Die zusammenhängt mit dem, was in dieser Zeit geschieht, aber nicht bloß. Es können ja auch atmosphärische Einflüsse sein, die einen dazu bringen, dass man etwa sich langweilt oder Kurzeweile empfindet. Insofern können auch wieder objektive Gründe hier in die subjektive Zeit hineinspielen. Das geht ja bis in heutige Vorstellungen von Biorhythmen, also biologisch festgelegten Zeitrhythmen, die einem Menschen wohl angeboren sind. Oft wurden horologische Nützlichkeit der künstlerischen Ambition untergebracht. Und die Uhren wurden untergebracht in Skulpturen und mythischen Tieren, Kruzifixen oder Vasen. Offenbar war die Zeitmessung nicht vorrangiges Anliegen. Unter einer Fülle von Anzeigen ist der Stundenzeiger oft schwer zu entdecken gewesen. Minutenzeiger waren technisch durchaus machbar, aber ungebräuchlich. Und Sekundenzeiger kamen nur bei einigen wenigen experimentellen Uhren vor, die für astronomische Observatorien gebaut wurden. Die Uhren gingen mitsamt eher ungenau. Was sie anstrebten, war Universalität. Die gesamte menschliche Erfahrung sollte sich in ihnen spiegeln. Hier stehen wir jetzt vor der astronomischen Kunstuhr des Philippus Imserus. Der Philippus Imserus, wie er mit seinem Humanistennamen hieß, oder Philipp Imser mit bürgerlichen Namen, war Mathematikprofessor in Tübingen. Und er hat diese Uhr für Otto Heinrich von der Pfalz entworfen. Damals haben die Herrscher, soweit sie nicht schon wie heute auch wettgerüstet haben, einander mit prunkvollen Kunstuhren übertroffen. Und der Otto Heinrich von der Pfalz wollte eigentlich den Kaiser übertrumpfen, Karl V., der ein begeisterter Uhrensammler war. Karl V. hatte auch, zwar der einzige Habsburger, der in Pension ging, hatte, als er sich in ein Kloster in Spanien zurückzog, mit seinem Hofstaat vor allem seine Uhrmacher mitgenommen. Diese Uhr ist eigentlich nur in zweiter Linie Uhr. Man kann sie auch als eine Art Föhnheim-Computer bezeichnen. Und zwar die vielen Zeiger, die man hier sieht, sollen die Gestirnstände darstellen. Und zwar kann man auch künftige Gestirnstände darstellen und so astrologische Vorhersagen erstellen. Die Astrologie war ja damals bei den Herrschern eine wichtige Entscheidungshilfe. Man sieht auch eine gewisse Verspieltheit in der Anzeige. Der Minutenzeiger ist diese junge Frau, die auf einem Balkon in der Stunde einmal herumgeht und alle Viertelstunden kommt sie bei einer kleinen Tür vorbei, die springt dann auf und dann begrüßt sie nach der Reihe die Symbole für die Viertelstunden. Zuerst ein Kind, dann einen jungen Mann, dann einen alten Mann und schließlich ein Gerippe, wenn die Stunde um ist. Und außerdem erscheint da auf dem Fenster immer der Regent der Stunde. Hier zur Zeit ist es gerade der Mars mit seinem Donnerkeil. Vom frühen 16. Jahrhundert an wurden Uhren und insbesondere Taschenuhren systematisch und in großer Stückzahl hergestellt. Ihre künstlerische und technische Qualität stieg sprunghaft an. Der Uhrenbau war zur ausschließlichen Spezialität von Fachleuten geworden. Wäre die erste Uhr, die es gab, in die Hände eines Bauern geraten, so hätte er sie betrachtet und zwischen ihren Teilen eine gewisse Ordnung bemerkt. Daraus hätte er geschlossen, dass sie einem Zweck diente. Da ihm dieser Zweck aber unbekannt war, hätte er es damit bewenden lassen oder er hätte sich geirrt. Lassen wir die gleiche Maschine einem gebildeteren und intelligenteren Menschen in die Hände geraten, der aus der gleichförmigen Bewegung des Zeigers und aus der gleichmäßigen Einteilung des Zifferblatts entnimmt, dass sie dazu bestimmt sein könnte, die Zeit zu messen. Seine Bewunderung wird wachsen. Die Bewunderung würde jedoch noch sehr viel größer sein, wenn der betrachtende Mechaniker imstande wäre, die Anordnung der Teile in Beziehung auf den bekannten Effekt nicht nur sich selber, sondern auch anderen zu erklären, denen die Uhr zur Betrachtung vorgelegt würde. Es war ja früher als erster schon als Genauigkeit am Platz am Hof bei der Feuerwehr das Mittagssignal. Dann hat die Urania ein Zeitzeichen herausgebracht. Und dann hat es große von Greenwich eine Funkzeit gegeben, die über, ich glaube, 5 Minuten gegangen ist. Und da war dann noch eine Zeitkorrektur. Es war ein ganz komplizierter Zeitspiegel, der für die Schifffahrt große Rolle gespielt hat. Und wo auch der Seechronometer ja musste sehr, sehr genau gehen und man konnte ihn kontrollieren, weil für die Navigation war es ja fürs Bestecken eben in der Schifffahrt das sehr, sehr genau eine exakte Zeit für die Ortsbestimmung zu haben. Und daher haben ja auch zum Beispiel die Engländer in ihrer Präzision einen großen Fortschritt gehabt, weil große Seefahrernationen immer mehr auf die Genauigkeit angewiesen waren als wir Binnenländer. 86.400 Sekunden hat der Tag oder 1.440 Minuten oder 96 Viertelstunden, das Maß der Zeit. Wir haben dann bei uns in der Gotik nur einzeigerige Uhren gehabt. Die haben mit den einen Zeiger die 12 Stunden eben angezeigt. Und dann später wurde der Zeiger, was heute Minutenzeiger genannt wird, als Viertelzeiger bezeichnet. Wir haben auch in der Uhr selbst drinnen noch das Rohr, heißt fachmännisch, wo der Minutenzeiger sitzt, Viertelrohr. Das kommt von der Bezeichnung des Viertelzeigers. Wie ich ein ganz kleiner Junge war und für meinen Vater habe Besorgung gemacht, sind oft neben mir in den Ersatzteilhandlungen in der Fachbranche von den Tourenhandlung benannt, die alten Meister gestanden haben gesagt, und für die Uhr brauche ich nur einen Viertelzeiger. Also der wollte nicht ein Viertelstück Zeiger kaufen, sondern einen Minutenzeiger haben, wurde aber noch damals von alten Herren als Viertelzeiger bezeichnet. Und dieses die Übergangszeit hat einen kleineren Minutenzeiger gehabt, einen großen Stundenzeiger. Und dann, wie die Uhren genauer wurden, hat man eben versucht, das ist das Zifferblatt dann in 60 unterteilt worden, wurden die Minuten aufgetragen und dann später die Sekunden und so weiter. Das sind eben Fortschritte, Entwicklungen der Präzision der Uhr. Aber in alten Zeiten hat man die Uhren ja nur mit Schlagwerken zum Teil ausgestattet, weil ja oft nur am Gang oder irgendwo eine Uhr gestanden ist. Die Uhr war ja was ganz, ganz Kostbares. Und wenn jemand eine Uhr mit Schlagwerk gehabt hat, daher kommt auch dieser alte Ausspruch, der weiß, wie viel es geschlagen hat. Also der Mann war so wohlhabend, war so gebildet, hat solche Möglichkeiten gehabt, dass eine Uhr schlagen gehört hat. Und von daher kommt der Ausdruck, der weiß, wie viel es geschlagen hat. Und dieses geschlagen haben ist eben, weil das Lichtmachen ja sehr, sehr mühevoll war, und haben ja auch die Uhren Repetitionsmöglichkeiten gehabt, wenn man eine Schnur gezogen hat, dass so Uhren auf eine Viertelstunde genau geschlagen haben und die Zeit wiederholt haben. Weil das Lichtmachen war ja, Leichtzifferblätter hat es keine gegeben. Auch nicht wie heute moderne Digitaluhren mit einem Lamperl, wo sie auf einen Knopf drücken und sie haben das Zifferblatt beleuchtet. Und jetzt wollte man in der Nacht wissen, wie spät es ist und hat eben dieses Repetierwerk betätigt von Uhren. Es wird mit dem Summerton 18 Uhr 55 Minuten und 10 Sekunden. Der Genauigkeit auf der Spur. Erste Station Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, musste das geschlagene Dritte Reich die Quarzuhr den Alliierten übergeben. Das heißt, die haben den ganzen Zweiten Weltkrieg mit einer Quarzuhr geführt. Das war also so groß wie ein Zimmer. Und das widerstandene Österreich hatte etwa 10 Jahre lang keine Quarzuhr, sondern er hat seine Uhren per Funk an den Quarzuhren anderer Länder orientiert. Und irgendwann in den 50er Jahren kriegt er in das Bundesamt für Eich- und Verwässerungswesen wieder seine eigene Quarzuhr. Das war ein kleines Heiligtum, ein Zimmer, in das man nur durch das der Laie, wenn er überhaupt so weit vorgelassen wurde, ich habe es damals als Student gesehen, nur so bei der Tür den Kopf reinstecken durfte und ehrfürchtig erschauerte vor den vielen Röhren, die da mystisch glühten. Und aus diesem quasi kultischen Gegenstand ist jetzt ein Wegwerfartikel geworden. Der Genauigkeit auf der Spur. Zweite Station oder wem die Stunde schlägt. Arltgasse im 16. Bezirk. Im Allerheiligsten. Der Hüter der Zeit. So, bitte. Ja, das ist jetzt diese ganze Uhrenanlage, die also eine ganze Menge Geräte beinhaltet, die einerseits zur Zeiterzeugung, also zur Erzeugung dieser verschiedenen Signale, unter anderem auch der Signale für die Nummer 1505, können wir uns vielleicht anhören. Ne? Peter Bachmann vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. Ja, da im Lautsprecher hört man diese Sekundenimpulse jetzt akustisch, die man als reine elektrische Impulse auch wirklich für sehr genaue Zeitmessungen verwenden kann. Bei dieser Art der Verbreitung hat man also jetzt einmal die Sekundenschläge, die Abstände der Sekunde, dann wird in jeder Minute die 59. Sekunde unterdrückt. Man weiß damit, der nächste Sekundenschlag nach dieser Lücke ist der Beginn der nächsten Minute. Und sowas Ähnliches wird auch für die Kennzeichnung des Beginnes der Stunde verwendet. Nur werden da die letzten 5 Impulse der vorhergehenden Stunde unterdrückt. Ja. Da wird man das jetzt gleich hören, diese Lücke kommt jetzt gerade. So, das war jetzt die Lücke und der nächste Schlag halt, also die Beginn der in dem Fall 56. Minute der 12. Tagesstunde bezeichnet. Epilog. Was ist das, Zeit? Eine Anekdote vom Sohn des Schriftstellers Ernst Bloch, Jan Robert Bloch. Dem der Vater als Philosoph zu erläutern versuchte, wie kompliziert das mit der Zeit wäre, als er so 4-5 Jahre alt war, der Sohn. Und dann kam dem plötzlich, dem Sohn, das Aha-Erlebnis, ach so, Zeit, das ist eine Uhr ohne Ziffern. Radio Wien brachte in der Reihe der Zeitenbummler eine Reise durch, in und mit der Zeit von Nikolaus Scholz. Sprecher Paulus Manker, Redaktion Wolfgang Sorgo, Studiotechnik Ingenieur Peter Rabenstein. Es wird mit dem Summerton 8, 10, Uhr, 9 und